Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Monika Kalcic. Heute bringen wir einen Hörspiel-Krimi oder eine vergnügliche Satire auf den Wiener Kulturbetrieb. Der Hörspielregisseur Götz Fritsch hat den Roman Wiener Theaterblut des Schriftstellers René Freund fürs Radio bearbeitet und inszeniert. Ich hasse das Theater, erklärt Maximilian Diabelli, Spross der berühmten Wiener Schauspielerdynastie Diabelli, Dramaturg wider Willen und erfolgloser Fotograf. Gerade eben hat er die schöne junge Schauspielerin Carla Winheim noch als spärlich bekleidetes Gretchen fotografiert. Jetzt liegt sie tot in ihrer Garderobe, ermordet mit 3 Messerstichen. Wer hat die lebensfrohe Nachwuchshoffnung auf dem Gewissen? Bald gibt es ein zweites Opfer zu beklagen. Maximilian Diabelli wird zum Hauptverdächtigen. René Freund, der Autor von Wiener Theaterblut, veröffentlichte zahlreiche Romane. Zuletzt Ans Meer. Im Herbst folgt der Roman Swinging Bells. In der Ära Otto Schenk war er als Regiehospitant und als Dramaturg am Theater in der Josefstadt in Wien tätig. Statt Stücke zu lesen, wollte er jedoch lieber Stücke schreiben. Er verließ den Theaterbetrieb und begann zu schreiben. Ich schrieb, aber nicht nur für das Theater, mich interessieren bis heute alle literarischen Gattungen. Für ein anständiges Marketing ist das natürlich eine Katastrophe. Meine Werke lassen sich allenfalls als Produktpalette oder unter der Rubrik Kraut und Rüben verkaufen. Aber das war mir immer egal, weil für mich die Freude am Schreiben im Vordergrund steht. Theaterblut von René Freund. Hörspielbearbeitung und Regie Götz Fritsch. Die Wahrheit schmerzt, ich weiß. Aber früher oder später wirst du sie ja doch erfahren. Und dann besser aus meinem Mund. Herr Diabelli, warum haben Sie diese Fotos gemacht? Ich fotografiere gerne. Frau Winheim ist Künstlerin, war Künstlerin. Alle Schauspieler haben solche Fotos von sich. Nacktfotos? In der Garderobe? Das ist doch nichts Verbotenes. Hatten Sie eine intime Beziehung zu Frau Winheim? Nein. Kam es in der Garderobe zu irgendwelchen Berührungen zwischen Frau Winheim und Ihnen? Man soll Modelle niemals berühren. Sonst verkrampfen sie sich und man bekommt nur miese Bilder. Sie waren am 10. Oktober nicht bei der Premierenfeier. Ich wollte den ganzen Trubel entkommen. Wo waren Sie zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr? Zu Hause. Kann das jemand bezeugen? Sie wohnen bei Ihrer Tante, Frau Erna. Erna war an dem Abend nicht daheim. Wo war sie? Bei der Premierenfeier, natürlich. Das war wie im Fernsehen. Die Polizistin fragte doch tatsächlich nach meinem Alibi. Haben Sie einen Verdacht, wer Frau Winheim ermordet haben könnte? Von Kriminalistik verstehe ich nichts. Ich lese nicht einmal Kriminalromane. Mich hat noch nie interessiert, wer der Mörder ist. Mich schon. Ich zählte also zum Kreis der Verdächtigen. Aber jeder am Theater hätte während der Premierenfeier in die Garderobe spazieren und die arme Carla mit 3 Messerstichen umbringen können. Wer sollte einen Grund haben? Sie hatten Zugang zu den Schauspielergarderoben. Jeder am Haus hat da Zutritt. Als Dramaturgieassistent waren Sie immer bei den Proben? Nur gelegentlich. Wissen Sie, ob Frau Winheim irgendwelche intimen Beziehungen zu Kollegen am Theater hatte? Ich wüsste nicht. Jetzt log ich. Die Polizistin merkte es sofort. Sie wissen also nichts von der Geschichte mit Paul Eckhoff. Das sind halt so Geschichten. Wenn Ihnen doch noch was einfällt, Hier meine Telefonnummer. Sie können gehen. Aber ich muss Sie dazu anhalten, die Stadt nicht zu verlassen. Das Begräbnis, es fand auf dem größten Friedhof Wiens statt. Oder soll ich sagen, es wurde gegeben. Schau, Kleiner, da drüben. Die Videokamera von der Polizei. Sie filmen alles. Carla Wienheim hat als großes Talent gegolten. Tod Wien kam zu ihrer Beerdigung. Wahrscheinlich auch ihr Mörder. Morgen muss ich aufs Kommissariat. Ich muss mit der Inspektorin die Videoaufnahmen noch einmal ansehen und ihnen erklären, wer ist. Für diesen Job hätte die Polizei niemanden geeigneteren finden können als meine Chefin, Marie. Marie war seit über 20 Jahren Chefdramaturgin in unserem Theater. Sie kannte die gesamte Kulturschickeria. Und so möchte ich am Ende meiner Abschiedsworte für einen Engel. Direktor Wallers Trauerrede. Für einen echten Engel. Es war ein Ereignis. Einen Dichter zu Wort kommen lassen. Trauer. Einen großen Dichter, Matthias Claudius. Erschütterung. Bewegtheit vom Feinsten. Der Tod. Sogar Therese Waller hatte Tränen in den Augen. Der Tod spricht zum Mädchen. Obwohl sie sonst bei Auftritten ihres Mannes niemals Emotionen zeigte. Gib deine Hand, du schön und zart Gebild. Bin Freund und komme nicht zu strafen. Sei gutes Muts, ich bin nicht wild. Sollst sanft in meinen Armen schlafen. Kinder, gibt's mir auch einen Whisky. Waller kam selten in die Dramaturgie. Er vermied gerne Diskussionen über Stücke, Schauspieler oder andere Regisseure, um sich, wie er sagte, seine Vorurteile nicht zu zerstören. Das arme, arme Mädel. Es ist so furchtbar. Kinder. Kinder, ich sag's euch, ich bin so traurig. So traurig. Alles Bübische, das sonst zu seinem Charme gehörte, war von ihm abgefallen. Seine weißen, gewellten Haare gehörten heute keinem romantischen Haudegen, sondern einem verwirrten Greis. Die Geschichte von deinem Vater kennst du doch sicher schon, Maxl. Waller erzählt immer Anekdoten, das ist eine Art Krankheit von ihm. Der Alexander Diabelli hat einen Hänger und die Soufflöse hilft ihm und Alexander Diabelli richtet sich auf und ruft dir zu, keine Details. Welches Stück? Ich kannte diese Anekdoten über meinen Vater bis zum Erbrechen. Dieselben Geschichten kursierten auch über alle anderen berühmten Schauspieler. Wenn Waller einmal gestorben ist, wird wohl auch von ihm die keine Details, welches Stück Geschichte erzählt werden. Herr Direktor, bitte verzeihen Sie. Ihre Frau ist am Apparat. Sie möchten nach Hause kommen. Marie und ich grinsten uns an. Wir wussten genau, was jetzt kommen würde. Frau Zeller, die Direktionssekretärin, würde Waller diskret einen Kaugummi zustecken? Und sobald Waller brummend heimgetrottet wäre, würde Frau Zeller sozusagen als Doppelagentin für Wallers Frau zum Telefon eilen und den Vollzug ins Hauptquartier melden. Was ist, Kleiner? So nannte man Wallers Wohnung. Köpfen wir noch eine Flasche. Als der Mord geschah, war ich erst 6 Wochen am Theater. Vorher wollte ich ja lieber Fotograf werden, aber Tante Erna schleppte mich zu Waller, der mich nach meinen Zukunftsplänen fragte. Fotografieren? Na, das ist Blödsinn. Nein, fotografieren tut man im Urlaub. Und zum richtigen Fotografieren, da braucht man Talent. Ja. Weißt du, ob du das hast? Vorher na, siehst du. Also pass auf, im Herbst fangst du bei mir im Theater an. Da wirst du ein bisschen was verdienen und du wirst ein bisschen was lernen. Ich weiß natürlich, dass ich nur durch die posthume Vermittlung meines Vaters, des großen Alexander Diabelli, die Chance erhalten hatte, an so ein renommiertes Haus zu kommen. Ja, und als was soll ich denn da arbeiten? Na ja, du, zum Beispiel als Dramaturg. Was macht ein Dramaturg? Ich fürchte, ich kann das nicht. Blödsinn. Jeder Trottel kann Dramaturg werden. Das ist dann genau das Richtige für mich. Der Name Diabelli ist in Wien so etwas wie ein Adelsprädikat. Alle Diabellis waren immer am Theater. Mein Vater, der große Alexander Diabelli, galt neben Waller als der beste Nestroy-Interpret. Ich will, dass deine Eltern stolz auf dich werden, Bub. Als ich 4 war, kamen meine Eltern bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Mein Vater hatte den Flugschein und war selbst geflogen. Tante Erna, eine Freundin meiner Mutter, zog dann in die Villa und hatte nur ein Bestreben. mich so zu erziehen, als wären meine Eltern noch am Leben. Das bleibt unter uns, Kleiner. Hast du verstanden? Der Waller hatte etwas mit Carla Winheim. Das gibt es nicht. Seit den Proben vom Faust. Sein Ding. Hast du es der Polizei gesagt? Nein. Der Waller war es doch nicht, oder? Der Verdacht ist ja ohnehin schon auf ihn gefallen. Auf Waller? Wieso? Irgendwer hat der Inspektorin gesagt, dass die Carla vor der Premiere gekündigt hat, um in dieser Arztserie zu spielen. Ja, aber das ist doch kein Grund, jemanden umzubringen. Normal nicht, aber du kennst ja den Waller. Er will Wahrhaftigkeit auf der Bühne. Er empfindet es als persönlichen Verrat, wenn eins seiner Kinder noch dazu eins, was er selber entdeckt hat, ihn verlässt, um so einen Scheiß zu machen, so einen unwahrhaftigen. Ja, das ist doch kein Motiv für 3 Messerstiche in den Rücken. Irgendwer hat der Polizistin erzählt, dass der Waller zu Carla gesagt hat, ich bring dich um, wenn du diesen Scheiß machst. Ja, mein Gott, der sagt doch einfach so Sachen. Was versteht die Polizei schon von der Seele eines Theaterdirektors? Wenn es gut fürs Theater ist, würde Waller alles machen. Da war ich mir ganz sicher. Im Notfall auch seinen Kopf aus der Schlinge ziehen und einen anderen dafür hängen lassen. Hat er überhaupt Zeit? Ich meine, für so eine geheime Beziehung? Der wird doch quasi lückenlos überwacht von der Zelle und seiner Frau. Gibt Lesungen in der Provinz, gibt die Theaterwohnung. Ja, die Zelle hat das sicher gewusst, aber die ist die Diskretion in Person. Sie hat bestimmt keine Meldung ans Hauptquartier gemacht und noch weniger glaube ich, dass sie zur Polizei etwas gesagt hat. Aber irgendwer im Ensemble muss es mitgekriegt haben. Als ich am nächsten Morgen die schwere Tür öffnete, die zum Flur mit den Büros führte, fiel mir zum ersten Mal auf, wie sehr sie knarrte. Herr Diabelli, bitte ins Büro der Chefdramaturgie. Herr Diabelli, eilig bitte. Als ich den Flur entlang ging, sah ich viele Augen durch schmale Türspalte auf mich gerichtet. Verdacht ist etwas Schreckliches. Verdacht macht aus jedem einen Verbrecher. Ich war gerade bei der Mordkommission. Das Video vom Begräbnis. Und? Haben Sie einen konkreten Verdacht? Ja. Aber Sie reden nicht offen. 3 Personen haben Sie besonders interessiert. Der Waller? Hast du Ihnen gesagt, dass er etwas mit der Carla hatte? Nein, ich werde es Ihnen nicht sagen. Und du auch nicht. Natürlich nicht. Sie nehmen die sogenannten Morddrohungen furchtbar ernst, weil er sagt 10-mal am Tag, dass er jemanden umbringt. Wenn er es jedes Mal tät, gibt es in Wien kein Kulturleben mehr. Und von wem haben Sie noch geredet? Von der Woral. Sie wissen, dass die Woral immer auf die Winheim neidisch war. Irgendwer hat denen sogar erzählt, dass es einen Streit um die Rolle des Gretchens gegeben hat. Das habe ich auch gehört, dass die beiden einander nicht gerade geliebt haben. Ja, natürlich nicht. Es kann doch nur eine geben. Aber wegen einer Rolle bringt man doch niemanden um. Und außerdem, wer hat die Rolle des Gretchens jetzt gekriegt? Nur eine andere. Das hat der Frau Inspektor eingeleuchtet. Ja. Sie haben dann nach dir gefragt. Wollten wissen, was du für eine Beziehung zu Carla hattest. Sie haben mir die Fotos gezeigt. Schöne Fotos, übrigens. Die Scheißfotos, alles nur wegen der Scheißfotos. Schau, es ist ja nicht so, dass sie sicher sind, dass du es warst. Sehr schön, danke. Sei darauf gefasst, dass sie dich wieder befragen. Ja, und was soll ich jetzt tun? Ich könnte ihnen erzählen, dass der Waller etwas mit der Carla gehabt hat. Das würde dich sicher sehr unverdächtig machen, wenn du versuchst, einen anderen anzuschwärzen. Mir kam vor, als ob Leopold Waller ständig vor einer versteckten Kamera agierte. Vielleicht können große Schauspieler Leben und Theater nur mehr schwer unterscheiden. Zu Beginn seiner Karriere hatte Waller in einer Krimiserie den Kommissar gespielt. Vielleicht half ihm diese Erfahrung, dass er während all der Untersuchungen an seinem Theater so ruhig bleiben konnte. Du brauchst mir nichts zu gestehen. Die Therese hat mir schon alles erzählt. Was alles? Du weißt genau, was ich meine. Die schweinischen Fotos. Das ist Kunst. Aktfotos. Ja. Ich weiß außerdem nicht, was das die Therese Waller angeht. Ich kann dir nur eines sagen. Ich bin sehr, sehr traurig über dich. Wie gut, dass das deine Eltern nicht mehr erleben müssen. Erna. Sie kennt Gott und die Welt im Wiener Kulturleben. Ihr ganzer Ehrgeiz war, aus mir einen kultivierten Menschen zu machen. Sie ist eine Meisterin im Absondern tödlicher Randbemerkungen. Es könnten die einfachsten Sätze sein, wenn Erna sie sagte. Dann taten sie weh. Und jetzt im Showgeist, Sonja, das Mädchen bitte nochmal sehen. Sonja, mit 10 Schilling sind Sie dabei. Jetzt muss ich von etwas sprechen, das mir zutiefst peinlich ist. Aber ich hatte dir ja versprochen, dass du die ganze Wahrheit erfährst. Und irgendwann wirst du sie auch verstehen. 2, 4, 6, 8, die Szene. Einmal 100.000 gewechselt daher. Ich gebe zu, dass ich der Polizei nicht alles gesagt habe, was ich getan habe. Wenn es noch mehr Münzen brauchen, brauchen Sie den Finger. Als ich an dem bewussten Abend, an dem Carla Winheim in ihrer Garderobe erstochen wurde, das Theater verließ, war die Premierenfeier noch voll im Gang. Ich ging und ging und kam zum Gürtel und dort zog mich eine Leuchtschrift in ihren Bann. Peepshow, Live Girls, Solo-Kabinen. Wie ferngesteuert betrat ich das Etablissement. Muss dich nicht fürchten, ich bin ja bei dir. Unverspiegelt war an meiner Kabinentür gestanden. Sie konnte mich sehen. Schau. Auf einer mit rotem Samt tapezierten Drehscheibe kniete Sonja und spielte mit ihren Brüsten. Gott, was für ein prosaischer Name für diese Mulden und Hügel reinsten Glücks. Was ist? Kommst du solo? Ich lächelte ratlos. Dann winkte sie mir plötzlich und verschwand. Es erschien eine blonde Person mit Brüsten wie Luftballons am Tag nach der Party. Wie lange würde es dauern, bis ich endlich Sonja wieder sah? Ein Schild mit durchgestrichener Kamera brachte mich drauf. Man könnte hier verdammt spannende Fotos machen, vorausgesetzt, man ließe sich nicht dabei erwischen. Zu Hause dachte ich beim Einschlafen an Sonja und an damals, als ich Manu das erste und einzige Mal geküsst habe. Einen Monat später verschwand sie schon aus meinem Leben. Ihre Eltern hatten sich scheiden lassen und Manuela, so hieß Manu eigentlich, übersiedelte mit ihrer Mutter nach London. Damals fing ich zu fotografieren an. Nur Mädchengesichter. Wenn ich mir diese Fotos aus den früheren Jahren heute anschaue, dann ist mir klar, dass ich nur ein Gesicht suchte. Manu. Guten Morgen, Herr Diabelli. Ich muss Sie bitten, mit mir aufs Kommissariat zu kommen. War ich verhaftet? Darf ich noch vorher aufs Klo? Aber nicht absperren. Das war nun die Strafe. Einmal war ich in einer Peepshow. Ein einziges Mal hatte ich Aktfotos gemacht und schon war die Polizei hinter mir her. Ließ einem das schlechte Gewissen kotzen. Es tut mir leid. Mir auch. Das Verhörzimmer im Kommissariat war kaum größer als mein Dramaturgenkämmerchen. Sie können einen Anwalt beiziehen, Sie müssen nicht antworten, Herr Diabelli. Was haben Sie in der Nacht von 10. auf 11. Oktober gemacht? Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ich war zu Hause und habe gelesen, wenn das die Mordnacht war. Ja, es war die Mordnacht, weil am 10. Oktober die Premiere von Faust war. Wer kann das bezeugen? Ich bin mit der Straßenbahn gefahren. Wem sollte denn das auffallen? Meine Kollegen haben eine Haussuchung bei Ihnen durchgeführt. Selbstverständlich mit richterlicher Bewilligung. Das sind doch Fotos, die Sie gemacht haben. Ich habe doch schon zugegeben, dass ich sie gemacht habe. Die Aktfotos vom Mordopfer haben Sie zugegeben, aber die anderen Fotos haben Sie nicht erwähnt. Und alle mit dem gleichen Motiv. Mädchen. Achtlos warf die Inspektorin den Packen vor sich auf den Schreibtisch. Oben auf meine ersten Versuche. Die Bilder von Manu. Ach, Manu. Ja, Mädchenporträts sind mein Hobby. Das bestreite ich ja gar nicht. Wir brauchen ein paar Haare von Ihnen. Dann können Sie gehen. Ihren Pass haben wir vorübergehend eingezogen. Zurück im Theater. Da wartete viel Arbeit auf mich. Carla Winheims Tod hatte den Spielplan durcheinander gebracht. Und Waller musste Frühlingserwachen vorziehen und dann auch noch gegen Ende der Spielzeit Schnitzlers Reigen herausbringen. Na, Burli, wie gefällt's dir bei uns? Ich glaube, ich muss mich noch ein wenig einfinden. Na eben, siehst du. Ich habe es ja gewusst, dass dir gefallen wird. Wir reden vom Programmheft. Ich habe dem Herrn Waller gesagt, dass wir es zusammen machen. Kinder, ihr könnt's machen, was ihr wollt. Nichts langweilt der Waller mehr als Programmhefte. Na, halt über den Weg, Kind, was. Ich kann euch nur sagen, was ich nicht will. Ich will keinen Text über den Expressionismus. Also es gibt keinen Expressionismus oder Naturalismus oder was. Es gibt nur wahrhaftiges Theater oder unwahrhaftiges Theater. Drei Wörter richtig aussprechen können. Drei Wörter, das ist mehr wert als eure ganzen Scheißtheorien. Bitte nimm mal den Satz. Schönes Wetter heute. Ja. Mhm. Ja, schönes Wetter. Zum Beispiel, schönes Wetter heute. Pass auf. Ich sage, schönes Wetter heute. Wer bin ich? Ein Urlauber, der sich auf einen Radausflug freut. Siehst du? Siehst du? Oder, schönes Wetter heute. Ein Greis, der nur noch wenige Tage zu leben hat. Richtig. Schönes Wetter heute. Ein Kindermörder, der auf den Spielplatz geht. Na, oder schönes Wetter heute. Jemand, der ins Büro muss und traurig ist. Schönes Wetter heute. Ein General, der gutes Flugwetter zum Bombardieren hat. Schönes Wetter heute. Der Eisverkäufer, der sich auf satte Gewinne freut. Siehst du, nein, das ist wichtig. Ihr sollt verdammt nochmal Menschen darstellen. Menschen und keine Rollen. So, ihr könnt jetzt bei der Probe zuschauen, wenn ihr möchtet. Wallers Angebot war als Befehl zu werten. Ob man Zeit oder Lust hatte, der Probe beizuwohnen, spielte gar keine Rolle. Es wurde mit der Zeit ziemlich langweilig, immer wieder dieselbe Szene mit kleinen Abwandlungen zu sehen. Doch es wäre unmöglich gewesen, während der Probe des Prinzipals den Raum zu verlassen und solcher Art seine Arbeit und die der Schauspieler gering zu schätzen. So vergehen Tage am Theater. Kaffeepause? Unbedingt. Allmählich begriff ich, dass die Arbeit an einem Theater mit keiner anderen Arbeit vergleichbar ist. Kein Betrieb der Welt könnte die Überstunden, die an einem Theater freiwillig und gratis geleistet werden, jemals bezahlen. Es ist genau genommen keine Arbeit, sondern eine Krankheit. Eine Krankheit der Seele. Die Mitarbeiter, ob sie Putzfrauen, Sekretärinnen oder Bühnentechniker sind, ganz egal, wie viele Arbeitsstunden sie hinter sich haben, sie sind im Haus, wenn ihre Krankheit sie dazu treibt. Wenn sie einen besonderen Gastschauspieler sehen wollen, wenn das Premierenfieber sie anfeuert, wenn sie nach ihrer Droge gieren. Sie kennen kein Leben ohne Theater. Sie haben keinen Partner, nur das Theater. Sie haben keine Kinder, nur das Theater. Kleiner, wie wär's, wenn du von zu Hause ausziehst? Was, von Erna weggehen? Das kann ich mir nicht leisten. Du weißt, was ich hier verdiene. Andere halten von diesem Geld eine ganze Familie. Was soll Erna alleine in einem großen Haus? Ist das nicht ihr Problem? Das kommt so plötzlich. Ja, ausziehen tut man plötzlich. Oder nicht? Ich kenne niemanden, der über Jahre wo ausgezogen ist. Wir gingen zum Theater zurück und beschlossen, in Maries Büro noch einen Kaffee zu trinken. Ach, Kleiner. Könnte es sein, dass du einen Feind am Haus hast? Ich? Ja, jemand, der den Verdacht auf dich lenken will. Einen Feind? Ja, na sicher. Jemand will dich da reinreiten. Oder den Verdacht von sich ablenken. Der Mörder. Das ist nicht gesagt. Vielleicht nur ein anderer Verdächtiger oder jemand, der gar nicht erst in Verdacht geraten will. Keine Ahnung, wer das sein sollte. Ja, find es raus. Du kannst ja nicht die ganze Zeit hier herumsitzen und dich immer verdächtiger machen. Soll ich dir was sagen? Du bist ein verwöhnter Bürgerfratz. Dir fällt alles in den Schoß, ohne dich jemals anzustrengen. Tu was! Sie hatte ja recht. Besser, sie ein wenig abzulenken. Was machst du da eigentlich? Bewerbungen. Ich suche ein süßes Mädel. Rufst du sie dir jetzt schon aus dem Katalog? Dass Marie auf süße Mädel stand, war ein offenes Geheimnis. Für den Schnitzler. Reigen. Engagieren wir eben eine junge Begabung von einem anderen Haus weg, wie immer halt. Dafür ist die Zeit zu knapp. Wie wär's mit dir da? Auf dem Bewerbungsschreiben klebte ein Foto von Manu. Nimm die. Süß sieht sie ja aus. Manu, eine Schauspielerin. Geboren in Wien, Ausbildung Royal Court, erstes Kaliber würde ich sagen. Hoffentlich hat sie keinen Akzent. Wenn sie will, spricht sie das schönste Vorstadt-Wienerisch. Ich war mit ihr in der Schule. Auf deine Verantwortung. Schreib dem süßen Mädel einen Brief, dass sie sich zum Vorsprechen umgehend bei mir melden soll. Stimmt das eigentlich, was die Leute so sagen, dass der Weg zum Theater für junge Schauspielerinnen nur über deine Couch führt? Glaubst du, dass ich sie nach dem Talent auswähle? Ich schrieb den Brief, druckte ihn aus und warf ihn weg. Es war ein Liebesbrief geworden. Nach mehreren weiteren Versuchen gelang mir eine sachliche Version. Von mir unterschrieben. Sollte Manu doch ihre eigene Fantasie spielen lassen? Wenn Sie eine 4 Kilogramm Bratgans. Sag, Erna, was hast du eigentlich mit Therese Waller alles besprochen? Wieso? Nichts, gar nichts. Erna sah mich erschrocken an. Das verstieß eindeutig gegen das Hausgebot, unangenehme Dinge nicht auszusprechen. Aber du hast doch gestern gesagt, dass Therese Waller dir schon alles gesagt hat. Nichts hat sie mir gesagt, nichts, gar nichts. Du hast gewusst, dass ich die Fotos von Carla Wienheim gemacht habe. Erinnere mich bloß nicht an diese Fotos, bitte. Was hat Therese Waller dir noch gesagt? Psst. Moment, Kultur. Einer, der stolz war auf seine Rolle als Außenseiter. Ich will eine Antwort. Worauf? Versprich mir, dass du das für dich behältst, ja? Na sicher. Also es gibt ein Gerücht, ein Geschwätz, dass der Leopold was mit der Carla Wienheim gehabt haben soll. Das weiß ich längst. Woher? Ich arbeite an diesem Haus. Die Therese macht sich große Sorgen, dass der Leopold in Verdacht geraten könnte. Und? Was will sie machen dagegen? Ja, das ist es ja. Sie ist machtlos. Sie war zwar bei der Polizei, aber was soll sie denen schon sagen? Nur, dass sie hundertprozentig hinter dem Leopold steht. Und dass er sicher kein Mörder ist. Und dass sie sicher gemerkt hätte, wenn er etwas mit der Wienheim gehabt hätte. Und sonst hat sie der Polizei nichts gesagt? Was sollte sie sonst noch sagen? Zum Beispiel, dass ich etwas mit der Carla gehabt habe. Um Gottes Willen. Hast du? Nein. Aha. Was, aha? Naja, Therese war sich da nicht so sicher. Und woher will die etwas wissen? Sie weiß alles vom Theater. Eben nicht. Dann wüsste sie, dass ich nichts mit der Carla gehabt habe. Und dann wüsste sie, wer der Mörder ist. Ist dein Püree. Die nächsten Wochen verliefen arbeitsam und ohne besondere Vorkommnisse. Waller probte Frühlingserwachen und die Polizei schien das Theater vergessen zu haben. Der Mordfall Carla Wienheim war wohl zu den Akten gelegt worden. Am 25. Februar, 4 Tage vor der Premiere, fand die Fotoprobe statt. Als sich der Schlussvorhang senkte, da wagten die paar Leute, die drinnen saßen, nicht einander in die Augen zu schauen. Sogar die Fotografen saßen unbewegt in ihren Stühlen. Waller hatte aus den Hauptdarstellern Andrea Woheral und Paul Eckhoff vollendete Instrumente seiner Wahrhaftigkeit gemacht. Ist es wirklich so schlecht? Wunderbar, ganz wunderbar. Keine Vorschusslorbeeren, bitte. Geld und Marsch, dass die Woheral uns für diese schreckliche Serie verlässt. Ach was. Aber als Hubschrauberpilotin wird sie sehr sexy sein. Früher oder später kommen die alle wieder. Wir hatten es nicht verschrien. Frühlingserwachen wurde zu einem Triumph für die beiden jungen Schauspieler Woheral und Eckhoff. Sowie für Leopold Waller. Also der Eckhoff fast wieder Oskar Werner. Weißt du noch? Salzburg 53. Und die Woheral. Ha? Gänsehaut. Ah, unser Max. Er hat das Programmheft geschrieben. Küss die Hand. Trink doch ein Glas als Shampoos mit uns. Hm? Bin untröstlich, aber ich muss... Na, lass dich nicht aufhalten. Natürlich musst du erst mit den Kollegen anstoßen. Ich ging in mein Büro und holte die Fototasche. Und hier ist die Showgeist, Sonja, das Mädchen mit der Nummer 7. Sonja, mit 10 Schilling sind Sie dabei. Diesmal wählte ich eine Kabine mit der Aufschrift verspiegelt. Sie waren alle wieder da, meine Freundinnen. Sie machten mir Lust im Bauch. Das genaue Gegenteil der Premierenfeier, die machte mir Angst. Das Klack des Auslösers schien mir so laut wie eine Bombenexplosion. Ich dachte an den Schlägertypen an der Kasse und fragte mich, warum die Musik heute so leise war. Nach Sonja kam die Nummer 8 dran. Ich sah sie mir an, bis das ganze Geld aufgebraucht war. Nein, die Nummer 8 hatte keinen Reiz, nur Sonja. Ich ging aus der Kabine zu der Tür mit der Aufschrift Solo-Kabine. Wie geht's? Gut. So, was willst du haben? Was gibt es? Normal ist 100, mit Vibrator ist 200. Ich möchte mit dir reden. Oh, das sind die Schlimmsten. Gefalle ich dir nicht? Doch, doch, sehr, sehr. Könnte ich dich einmal fotografieren? Bist du verrückt? Hast du Kamera mit? Nein. Dein Glück, weil wenn Manfred dich erwischt... Wenn wir uns irgendwo einmal treffen... Hör zu, ich bin Tänzerin, nicht Prostituierte. Ist Unterschied. Gibt es viele illegale Mädchen und dann hopp, abgeschoben. Schönen Abend noch. Tschüss. Als ich vor mich hin grübelnd aus dem Taxi ausstieg, da krachte mein Kopf gegen unseren Gartenzaun. Und ich spürte noch, wie meine Olympus aus der Manteltasche fiel und am Boden zerschellte. Ja, der Belli, Sie sind verhaftet. Diesmal fand das Verhör nicht mehr im Kommissariat statt, sondern im Sicherheitsbüro. Sie haben die Andrea Woral fotografiert? Ich habe sie nie fotografiert, nie. Welche Beziehung haben Sie zu Frau Woral gehabt? Die Vergangenheitsform dieser Frage traf mich wie ein Keulenschlag. Alle Zeugen bestätigen, dass Sie gegen 23.15 Uhr das Theater verlassen haben und um 0.07 Uhr von einem Taxifahrer am Gürtel aufgelesen worden sind. Warum haben Sie fast eine Stunde vom Theater zum Gürtel gebraucht? Es fehlen Ihnen 45 Minuten. Zwischen den immer gleichen Fragen, die auf mich niederprasselten, da gelang es mir, meine Situation zu analysieren. Andrea Woral war tot, wahrscheinlich nicht von selbst gestorben. Und ich war verdächtig, sie ermordet zu haben. Ich habe mir Zeit gelassen. Eine Piepshow ist kein gutes Alibi. Wer würde einer illegalen Tänzerin glauben? Warum haben Sie den Fotoapparat mitgehabt? Weil ich etwas fotografieren wollte. Was? Den Kirschbaum im Garten. Nimmt die Laborauswertung von Ihrem Film? Kann ich mir schwer vorstellen. Als Ihre Kollegen mit dem Olympus zerbrochen haben, fiel der Film aus dem Gehäuse. Auf dem ist nichts mehr drauf. So ging das bis gegen 4 Uhr früh. Gut, ich gestehe. Gestern zwischen 23:30 und kurz nach Mitternacht war ich in der Peepshow Blue Moon. Der Kassier und eines der Mädchen kann es bezeugen. Und warum ist Ihnen das nicht schon früher eingefallen? Es war mir peinlich. Ich fürchtete, Sie würden mir irgendetwas mit Prostitution anhängen. Wie heißt die Frau? Wir werden Ihre Angaben überprüfen. Können Sie mir garantieren, dass hier nichts geschieht? Ich meine, auch wenn Ihre Papiere nicht... Den Scheiß können Sie sich für den Döblinger Bürgerball aufheben. Wir sind hier vom Morddezernat und nicht von der Sitte. Und schon gar nicht vom Theater. Geht das in Ihren Kopf rein? Ich verließ das Haus als freier Mann, aber mit dem Gefühl, ein Verbrecher zu sein... Mein Gott, Max, wie du aussiehst. Ich erzählte Erna in Kürze von meiner Verhaftung, wobei ich die peinlichen Details verschwieg. Die Frau halt tot? Schrecklich, schrecklich. So eine begabte junge Person. Zieh dich gleich um. Umziehen? Heute ist doch die Premiere vom Grodek. Das interessiert mich nicht. Aber Max, ich kann verstehen, dass du müde bist, aber du darfst es nicht versäumen. Ganz Wien redet von nichts anderem. Alle werden dort sein. Es wäre deine Chance, dich zu rehabilitieren. Jana, ich muss etwas sagen. Ich werde morgen ausziehen. Oder übermorgen. Komm erst einmal wieder zu dir. Na gut, ich rufe einfach Hilde an. Wird springen vor Freude. Es ist ja das heißeste Ticket von Wien. Als ich im Bad saß und die Verspannungen und Verschmutzungen langsam aufweichten, da musste ich lachen bei dem Gedanken an die hochelegante Dame, die sich ihr Leben verständlicherweise um keinen Preis von einem Halbkriminellen wie mir durcheinanderbringen lassen wollte. Was? Am Theater hing die schwarze Fahne. Andrea Woral hätte einen Hund spielen können und wäre immer noch eine Schauspielerin der Sonderklasse gewesen. Statt Kritiken zu Frühlingserwachen brachten die Zeitungen groß aufgemachte Nachrufe auf Andrea Woral. Andrea war genau wie Carla in ihrer Garderobe erstochen worden. Das Messer, ein gewöhnliches Küchenmesser, wie man es in jedem Supermarkt bekommt, war wiederum am Tatort zurückgeblieben. Sie nehmen mir alle. Sie nehmen mir alle. Weil er dekretierte, dass Frühlingserwachen definitiv vom Spielplan abgesetzt wurde. Beim Faust konnte noch eine Ersatzbesetzung für das Gretchen gefunden werden, eine halbherzige Lösung. Und die Wiederaufnahmeproben hatten dann den Betrieb gehörig durcheinandergebracht. Ein zweites Mal konnte man vor der Öffentlichkeit nicht so tun, als wäre nichts geschehen. Schnitzlersreigen musste sofort in Probe gehen. Ja, übermorgen spricht deine kleine Freundin hier vor, das süße Mädel, weißt schon. Oh Gottes Willen, Marie, kannst du nicht sagen, dass die Rolle schon vergeben ist? Ich meine es ernst, Manu ist in Gefahr. Es ist doch noch gar nicht gesagt, dass deine kleine Freundin die Rolle überhaupt bekommt. Vielleicht ist sie ja schlecht. Hoffentlich. Noch am selben Tag zog ich von zu Hause aus. Eine Dachkammer, ganz in Theaternähe. Der Garten wird dir aber abgehen. Klo am Gang. Mühsam. Und wer wird dir kochen? Früher hatten die Studenten in dieser Gegend gewohnt. Sie waren vom Ansteigen der Mietpreise in die proletarischen Bezirke außerhalb des Gürtels vertrieben worden. Jetzt wohnten in dem Viertel die Jungunternehmer. Fällt dir nicht schon die Decke auf den Kopf? Nein? Nein. Mich beseelte der Gedanke, meine Wohnung leer zu lassen. Nicht mehr hineinzustellen als in ein Nomadenzelt. Nur eine Dunkelkammer musste ich installieren. Aber meine Olympus war kaputt und bei der Polizei, um Schadenersatz anzusuchen, das traute ich mich nicht. Hätte auch wohl kaum Chancen gehabt, damit durchzukommen. Gewiss nicht lieber Licht machen? Nein. Sag, ob du mich lieb hast. Sehr. Oh, sehr. Hast du schon irgendwen so lieb gehabt wie mich? Ich hab dir schon gesagt, nein. Du, das Mieter tut mir weh. Zieh's aus. Ja? Aber du darfst deswegen nicht schlimm werden. Was einem da für ein Duft entgegensteigt. Wie süß. Du zerreißt ja mein Hemd. Weg, weg, das ist alles überflüssig. Aber Robert! Gut. Sehr gut. Bravo, gekauft. Willkommen in unserem Ensemble, Fräulein Tesler. Manu war um mindestens 2 Klassen besser als die beiden anderen süßen Mädeln, die auch vorgesprochen hatten. Wo sind Sie denn eigentlich aufgewachsen? Sie haben so ein herrlich altmodisches Wienerisch. Innere Stadt und London. Aha. Meine beste Freundin in London ist eine Serviererin aus Meidling und von der habe ich mir das abgeschaut. Aha. Und dann glaube ich ja, dass die Sprache vom Schnitzler ohnehin eine Kunstsprache ist. Du nicht gescheiteln, bitte. Das ist nicht gut für die Wahrhaftigkeit. Wenn man zu viel denkt, dann geht der wahrhaftige Menschenton verloren. Manu gefiel Waller. Das gefiel mir nicht. Hallo, Max. Manu, hallo. Waller bestand darauf, uns in ein nahegelegenes Haubenlokal einzuladen. Manu wirkte nervös. Der lange Aufenthalt in London hatte ihr zwar etwas Mundänes verliehen, aber die erdrückende Präsenz Wallers ließ sie aussehen wie ein Schulmädchen. Es gab Legionen von Schauspielern, die in Wallers Gravitationsfeld wie Waller spielten und gestikulierten. Die Wallerisierung Wiens, ganz Österreichs, ging schleichend vor sich. Aber wenn man öfter mit Waller zu tun hatte, dann verlor sein Magnetismus mit der Zeit an Stärke. In der Wiederholung wird Charisma leicht als Show erkennbar. Schatzkind, es geht doch überall um 2 Dinge. Um Geld und um Geltung. Aber in Wien gilt die Geltung mehr als das Geld. Das ist das Außergewöhnliche. So wie manche Städte nach Geld stinken, so stinkt Wien nach Geltung. Nach Verbeugung, nach Vorhang, nach Theater. Das Geld, das sind diese wertlosen bunten Scheine, das ist was Reales. Verglichen mit dem Traumschatten der Geltung. Aber Geltung verdirbt den Menschen schneller als Drogen und alles Geld. Ja, bitte, also ich habe mir mein Herz bewahrt. Sonst wäre ich auch nicht so gut, wie ich bin. Dann standen wir auf der Straße, Manu und ich. Manu sah mich nicht an. Ihre Augen schwammen hin und her. Manu war verwallert. Er hatte sie mit den Miasmen seines Charismas imprägniert. Ah, Max, wir sehen uns aber schon, ja? Kannst mich bei meinem Vater erreichen? Unbedingt. Aber jetzt muss ich... Als ich in mein Büro kam, saß da schon Frau Inspektor Hahn. Diabelli, kommen Sie mit, wir müssen Ihnen einige Fragen stellen. Sie sollten sich mehr um den Schutz der jungen Schauspielerinnen kümmern als um mich. Vielleicht ist das dasselbe. Im Kommissariat klärte mich Frau Inspektor Hahn über meine Rechte auf. Und ein Inspektor Hufnagel stellte das Tonbandgerät an. Kennen Sie dieses Messer? Nein, woher? Es ist die Mordwaffe. Und wir haben Ihre Fingerabdrücke drauf gefunden. Aber das ist ganz unmöglich. Höchstens das... Ja. Ich habe da woran ein Käsebrot gebracht, auf einem Brettchen. Und da war ein Messer dabei. Wann? Kurz vor der Premiere. Na, also. Und was hast du dir gedacht, als du das Messer gesehen hast? Das ist unfair, ich habe an gar nichts gedacht. Du hast dir gedacht, das ist aber ein großes, spitzes, scharfes Messer. Ich nehme das Messer und bohre es mit einem Besserl in die Andrea hinein, in die Schlampen. Was? Max, die war doch ein Schlampen. Das habe ich nie gesagt. Ja, der Belli, aber es stimmt doch, dass sie gerne geflirtet hat. Ja, schon. Auch mit Ihnen? Schon. Und das hat Ihnen geschmeichelt? Geschmeichelt. Ja, die hat dich heiß gemacht, was, Max? Sie war attraktiv, ja. Du hast ihr das Käsebrot gebracht und schon am Weg zurück hast du nur an eines gedacht, wie du sie nehmen würdest in ihrer Garderobe. Als Dank für deinen Dienst. Nein. Na, nach der Vorstellung hast du versucht, sie zu küssen. Aber die hat dich ausgelaucht. Die hat dir gesagt, dass sie es nur mit richtigen Männern treibt, nur mit Schauspielern. Und nein. Deine Mutter hat es doch auch mit Schauspielern getrieben. Und die Erna. Die ist doch ganz geil auf Theaterblut, nicht wahr? Es hat dir wehgetan. Max, da können jedem die Sicherungen durchbrennen, wenn man nicht für voll genommen wird. Nein. Ich hab dir, glaube ich, nicht erlaubt aufzustehen. Ich war nach der Premiere nicht... Du warst nach der Premiere verschwunden. Du und dein Fotoapparat. Du bist dir nachgeschlichen und hast dir vorgesagt, sie hat eine Chance. Entweder sie lässt sich von dir fotografieren oder... Und die hat dich wieder ausgelaucht. Dich und deine mickrige Kamera. Oh Gott, oh Gott. Hufnagel griff nach einem Packen Fotos. Schon wieder die Fotos von Carla Winheim. Solche Fotos hättest du von der Warhol auch gern gemacht, oder? Du besitzt die Frauen irgendwie, ja? Wenn du sie fotografierst. Die gehören dann dir. Ja, komm, schau dir die Fotos an. Eins nach dem anderen. Und er hielt mir ein Foto vor die Augen, auf dem Carla in einer riesigen Blutlache auf dem Linoleumboden liegt und ihre Augen starren entsetzlich ins Leere. Ich verstand, dass er mir ein Tatortfoto untergeschoben hatte. Tja, und jetzt tut's dir leid. Um die Carla. Es ist schrecklich. Ich... Sagen Sie es. Ich hab noch nie einen Toten gesehen, den ich kenne. Das bringt halt nichts mehr. Herr Diabelli, Sie halten sich zu unserer Verfügung. Warum hatte ich nur so eine Angst davor, Manu anzurufen? Fürchtete ich, sie könnte mir wieder wehtun, wie damals, vor der Oper, als sie mich einfach stehen ließ. Aber ich bin doch kein kleiner Bub mehr, dem jeder halbwüchsige Mopedfahrer das Mädel ausspannen kann. Vielleicht hätte ich sie nie angerufen, wenn ich mich nicht dazu verpflichtet gefühlt hätte, sie zu warnen. Ja? Max hier. Wie geht es so? Gut, bis auf die Hitze. Aus London wirst du sicher anders gewohnt sein. Stimmt, dort war es eher feucht. Aber es ist sicher nicht so warm, oder? Max, wann lässt du mich endlich mit dir ficken? Wie bitte? Ich sagte, wann lässt du dich endlich wieder blicken? Ach, ja, ich hab immer Zeit. Wie ist es mit dir? Wie war's mit morgen? Kein Problem. Wir waren beim Heurigen. Ich war glücklich. Ich erzählte von den letzten Monaten am Theater. Ich fütterte sie mit pikanten Insider-Informationen und fesselte sie mit ausgeschmückten Schilderungen von Verhören und Verhaftungen. Du bist wirklich mutig, unter diesen Umständen an unserem Theater zu spielen. Es gibt einen Haufen Gerüchte. Ja, und irgendwer wird dich sicher auch noch von mir warnen. Ist schon geschehen. Die lieben Kollegen. Aber es gibt Tatsachen. Erstens, es hat schon... Zweimal war das Lieblingsschauspielerinnen erwischt und zweitens, du bist Schauspielerin. Und drittens, weil er mag dich. Hör jetzt auf zu trinken. Die Proben zum Reigen liefen sehr gut. Öfter als sonst stellte ich die Mithöranlage in meinem Büro auf Bühne. Süßes Mädel. Verdacht schöpfte ich bei der ersten Kostümprobe. Also Herr Direktor Waller, wollen Sie jetzt die Bluse mit den Klettverschlüssen oder die... Das glucksende, laszive Lachen in Manus Stimme gefiel mir nicht. Marie, sag einmal, der Waller hatte gestern doch eine Lesung. Ja, in Linz. Hat ihn da jemand begleitet? Ich meine, vom Haus? Deine kleine Freundin, glaube ich. Warum fragst du? Ich weiß nicht, ich habe kein gutes Gefühl. Kleiner, reg dich nicht auf. Der Chauffeur. war auch dabei und bei der Lesung waren 600 Leute. Du glaubst doch nicht, dass er sie abmurksen will. Nein, aber es beginnt schon wieder so seltsam. Er fängt sich schon wieder an, etwas mit einer und dann... Gar nichts fängt er sich an. Mit der Woral hat er schließlich auch nichts gehabt. Das weiß man nicht so genau. Glaubst du wirklich, dass er seine eigene Premiere schmeißen will? Ja. Nein. Na eben. Nach der Probe wartete ich beim Bühnentürl auf Manu. Küsschen, Küsschen. Du gehst mir ab. Das freut mich. Witzig. Ich erinnerte Manu beiläufig an das, was ich ihr beim Heurigen gesagt hatte. Danke, Max. Ich kann schon auf mich selbst aufpassen. Irgendwann nach der Premiere gehen wir wieder zum Heurigen. Ja? Ich hoffe sehr. Tut mir leid, dass ich jetzt keinen Kopf hab. Sie stand da, zugeknöpft, streng. Eine perfekte fotografische Abbildung der Unerreichbarkeit. Und ich liebte sie wie noch nie. Frau Tesla, im Reigen geht es um Sex. Sie sind jung und attraktiv. Wie denken Sie über Sex? Erst Wochen später hatte ich wieder Gelegenheit, mit Manu zusammen zu sein. Man glaubt immer, dass es im Reigen um Sex geht. Drum dieser riesige Skandal bei der Uraufführung vor 100 Jahren. Ich durfte sie zum Interview ins Fernsehstudio begleiten. In Wahrheit hat der Antisemitismus diesen Skandal organisiert. Schnitzler war Jude und es gab ja damals eigentlich nur einen Skandal, nämlich den Antisemitismus. Frau Tesla, an Ihrem Theater sind zwei grauenvolle Morde passiert und der Täter ist nach wie vor nicht ausgeforscht. Haben Sie Angst? Ja, ich habe Angst davor, meine fabelhaften Kollegen und unseren genialen Regisseur Leopold Waller zu enttäuschen. Aber Sie könnten das nächste Opfer dieses unberechenbaren Killers werden. Auch Sie sind jung und schön und begabt. Danke für die Blumen. Ich hoffe, es werden nicht meine letzten sein. Manu blieb auch in der restlichen Zeit des Gesprächs schlagfertig und charmant. War ich nicht zu forsch? Ja, und wenn schon, das macht dich interessant. Danke, Max, dass du mich begleitet hast. Ich fühle mich so sicher in deiner Gegenwart. Du machst dich lustig über mich. Nein, ganz ernst. Du strahlst für mich aus, dass du überall dazugehörst, dass du überall mitreden kannst. Ja, wie ein echter Diabetiker. Ja. Ich nutzte die Taxifahrt und fragte, wie die Arbeit mit Walla denn so liefe. Sie geriet in Schwärmen. Doch nicht so, dass ich daraus etwas ableiten konnte. Der Eckhof ist ganz ein netter. Ja, vor allem zu Frauen. Hat schon mit jedem Theater was gehabt. Fast schon mit der Carla Winheim, mit der Woral. Anscheinend hat jeder was mit der Woral gehabt. Wieso? Der Eckhof ist sich sicher, dass die Marie was mit der Woral hatte. Und der Wall auch. Was? Ich hab geglaubt, das weißt du. Ist mir jetzt aber peinlich. Ich wollte nicht tratschen. Wieso kurz vor der Premiere nicht anders zu erwarten, saß Marie noch an ihrem Schreibtisch. Du hattest was mit der Woral. Ach, Kleiner, wenn ich alle, mit denen ich irgendwann irgendwas gehabt habe, umgebracht hätte, dann könnten wir ja nur noch den Professor Bernardi spielen. Verstehe ich nicht. Ja, weil Professor Bernardi ein reines Männerstück ist. Ach so. Dann erzählte ich Marie, was ich über den Eckhof erfahren hatte. Wenn der Eckhof herumquatscht, dass der Waller was mit der Woral gehabt hat, dann heißt das doch noch lange nichts. Aber wenn es stimmt, heißt das, dass der Waller ein Psychopath ist, der seine Geliebten umbringt. Ja, wenn Sie das Theater, also ihn, verlassen wollen. Noch dazu, um irgendwelche Scheißserien zu drehen. Max, flipp nicht aus. Oder der Eckhof bringt das jetzt in Umlauf, um von sich selbst abzulenken. Manu muss von unten lückenlos überwacht werden. Am Premierenabend gab es für die übliche Toi-Toi-Toi-Tour kaum ein Durchkommen. Vor jeder Schauspielergarderobe stand ein Polizist in Zivil und fragte nach unseren Namen. Hier würde sich heute keiner unbemerkt einschleichen können. Hey, hey, hey. Jetzt hätte ich's fast vergessen. Deine erste eigene Produktion als Dramaturg. Toi, toi, toi. Meine Arbeit ist schon getan. Das weiß man nie. Ich glaube, die Premiere lief wunderbar. Manu spielte sich in einen Rausch hinein. Sie spielte so wahrhaftig, wie ich noch nie eine junge Frau wahrhaftig spielen gesehen hatte. Manu, Licht meines Lebens, meine Liebe, meine Seele. Und eine Erkenntnis durchzuckte mich, als wäre sie ein Bonbon von Schnitzler. Manu konnte nur wahrhaftig sein, wenn sie spielte. Beim Schlussapplaus musste ich selbst fast weinen, als Manu mit Bravo-Rufen überschüttet wurde und als ich ihre Tränen in den Augen sah. Wie dann das Regie-Team erschien, prasselte der Applaus auf ihn, Leopold Waller. Den großen Mann des Wiener Theaters. Waller stand da, den Kopf gebeugt wie zur Hinrichtung. Und erst als er in der Direktionsloge den Blick seiner Frau fand, Theresas Zustimmung sah, da breitete er erlöst die Arme aus und zog seine Schauspieler nach vorne. Dann küsste er der Debütantin Manu Galant die Hand. In diesem Augenblick fiel der Schuss und dann noch einer und noch einer. Hier spricht die Polizei. Überall im Theater tauchten Pistolen auf. Bitte bewahren Sie Ruhe. Auch die elegante junge Frau hinter mir hatte plötzlich eine Waffe in der Hand. Bleiben Sie in Deckung und bewegen Sie sich nicht. Da verstand ich, dass ich überwacht worden war. Manu! Manu! Manu, wo bist du? Bist du verletzt? Auf der Hinterbühne sah ich das Ensemble um Paul Eckhoff versammelt, der sich die blutende Schulter hielt. Manu war nicht dabei. Wo ist Manu? Ist sie tot? Manu? Manu habe ich gar nicht gesehen. Und der Waller ist auch nicht da. Die Treppe zur Unterbühne hatte die Polizei noch nicht besetzt. Manu! Manu! Wo bist du? Ich blieb einen Augenblick stehen, um mich an das Dämmerlicht zu gewöhnen. Hast du uns gefunden? Komm, na komm. Wir haben dich erwartet. Ach, du bist das? Max! Habt ihr wen anderen erwartet? In dem Augenblick sah ich in deinem Dekorationsteil eine Pistole, die auf Manu gerichtet war. Nicht. Voller Wucht schleuderte ich irgendein Requisit gegen die Waffe. Nicht brutal sein. Wer auch immer die Pistole gehalten hatte, stürzte zu Boden und die Waffe schlitterte auf mich zu. Rasch hob ich sie auf und trat näher und blickte in das verzerrte Gesicht von Therese Waller. Warum tust denn das, Reselein? Warum nimmst du denn meine alte Pistole? Du weißt doch, dass du gar nicht schießen kannst. Waller und Therese sahen einander in die Augen. Hätte ich sie fotografiert, auf dem Bild wäre die reine Liebe zu sehen. Ich weiß schon, mit dem Messer wärst du heute nicht durchgekommen, gell? Hättest du auf die Derniere warten können, Therese. Meine schönsten Aufführungen hast mir vermasselt. Das ist halt das alte Problem, Reselein. Du siehst mir immer an, wenn ich eine gehabt habe. Hallo, hallo. Ach Gott, halt doch den Mund, du blöder Bub. Er gab mir eine Ohrfeige und nahm mir wie selbstverständlich die Pistole aus der Hand. Hör zu, Max. Bevor ich die Therese und dann mich erschieß, möchte ich, dass du etwas weißt. Ich habe 5 Jahre lang ein Verhältnis mit deiner Mutter gehabt, Max. An dem Tag, als dein Vater den Flieger gegen den Salzburger Berg gelenkt hat, haben wir es ihm beim Frühstück gesagt. Aber außer deinen Eltern hat nur die Erna erfahren, dass ich dein Vater bin. In dem Augenblick sah ich die Inspektorin Hahn. Sie machte verzweifelte Bewegungen mit ihren Lippen. Da verstand ich endlich, was ihre Lippen sagten. Ablenken. Papa? Waller riss es herum und die Pistole zielte nicht mehr auf Thereses Genick. Sofort stürzte sich die Inspektorin auf ihn und die Unterbühne füllte sich mit behelmten Polizisten der Spezialeinheit. Therese Waller hat dann noch vor ihrem Prozess im Gefängnis Selbstmord begangen. Und Leopold Waller erschoss sich am selben Tag in seiner Wohnung. Süßes Munderl, der Alexander. Ganz die Mama. Die Wahrheit schmerzt, mein Söhnchen, ich weiß. Aber früher oder später würdest du sie ja doch erfahren. Und ich will nicht, dass du mit so viel Lügen aufwächst wie ich. Wir sind keine Diabellis. Aber ein Waller zu sein ist doch auch nicht schlecht, oder? Ja, mein Püppchen. Hast schon wieder Hunger, gell? Ich habe dir die Geschehnisse vor deiner Geburt so genau wie möglich zusammengestellt, mein Kleiner. Tja, jetzt kannst du mit all dem natürlich noch nichts anfangen, aber später einmal, sobald deine Mutter und ich glauben, dass du sie verkraften kannst, dann sollst du die ganze Geschichte hören. Ich habe jetzt wieder eine Kamera, eine viel bessere als früher. Die brauche ich auch als Theaterfotograf für deine Mama. Ist nämlich jetzt ein großer Bühnenstar. Manu Diabelli. Weißt du, eines habe ich gelernt. Beim Theater und beim Fotografieren kommt es auf das Gleiche an. Auf die Wahrheit. So, mein Bübchen, jetzt nimmt dich der Papa ein bisschen. Du musst nicht weinen, ganz ruhig. Dabei kenne ich die Wahrheit selber nicht. Deine Mutter hat nie wieder über die Vergangenheit mit mir geredet. Aber ich liebe sie. Und ich liebe dich und glaube an dich. Egal, ob du mein Sohn bist oder mein Bruder. Theaterblut. Nach dem Roman Wiener Theaterblut von René Freund. Max Robert Ritter, Frau Inspektor Hahn, Michu Fries, Erna Bibiana Zeller, Marie Gertraud Jesserer, Manu Agnes Riegel, Waller Peter Simonischek. In weiteren Rollen Uli Jürgens, Eva Linder, Peter Färber, Hannes Gastinger und Roland Knie. Tongestaltung Elmar Peinelt und Josef Rehlinger. Regieassistenz Wolfgang Stahl. Hörspielbearbeitung und Regie Götz Fritsch. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks 2002.